Kapitel 7. Sie waren zu spät. Große Teile der Stadt brannten lichterloh. Einen Widerstand schien es kaum zu geben. Die Kommandantin und Moto hatten das Pferd ein paar Kilometer vor der Stadtgrenze an einen Baum gebunden. Gemeinsam waren sie durch das Südtor in die Stadt geschlichen. Dort in der Altstadt sah es grausam aus. Die alten Fachwerkhäuser waren nur noch Ruinen. Meistens standen nur noch die schwarz verrußten Grundmauern, oder es war nur noch ein qualmender Haufen Schutt, Asche und Geröll. Gerade konnten sie sich noch hinter einer Mülltonne verstecken, als ein Trupp Magier vorbeimarschierte. Aus einer der wenigen noch intakten Wohnhäusern schallten die verzweifelten Todesschreie einer Familie hinaus. Im Hintergrund hörte man das Rattern der Maschinengewehre sich während der Bürger, doch die verstummten schnell wieder. »Das ist ja die Hölle«, stammelte er ängstlich. »Folgt mir, gleich sind wir hoffentlich in Sicherheit.« Moto folgte ihr durch eine dunkle Nebengasse. Er rümpfte die Nase, es stank gewaltig nach Abfall und Ausscheidungen. Fast wäre er auch noch in eine übel riechende Pfütze getreten, als Musafa ihn festhielt. Vorsichtig spähte sie um die Ecke einer Ruine auf die Straße. Kurz danach gab sie ihm ein Zeichen und rannte so schnell wie sie konnte über die Straße zu der gegenüberliegenden Gasse. Nachdem Moto ihr gefolgt war, marschierte sie zügig den dunklen Gang entlang, bis sie an der Hinterseite eines noch intakten Lagerhauses kurz stehen blieb und dann einige Stufen hinauf zu einer Lagertür ging. Vorsichtig drückte sie die rostige, knirschende Tür auf. Moto folgte ihr in einen dunklen Raum und schloss die Tür, als er plötzlich ein mehrmaliges Klicken hörte. Ruckartig drehte er sich wieder um und sah eine Menge aus 10 Männern und Frauen, die auf sie beide mit ihren Gewehren zielten. Die Fremden standen verborgen in der Dunkelheit, dass man sie kaum erkennen konnte. Einen Moment herrschte Stille, bis ein bärtiger, uniformierter Mann lachend hervortrat. »Kommandantin Musafa, wir dachten schon, du seist getötet worden.« Eine Woge der Erleichterung überschwemmte Moto, als er die Tarnfarbenuniform sah. »Es ist Schlimmes passiert. Wahrscheinlich seid ihr alle verängstigt und wisst nicht, was ihr tun sollt. Aber wir werden nicht kampflos aufgeben. Ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass es sich um sogenannte Magier handelt«, verkündete Musafa. »Was wollen diese Magier denn?«, fragte eine junge Soldatin. Moto sah die Verzweiflung und die Verwehrtheit in ihren Augen. »Deren Ziele sind uns leider unbekannt. Aber sie wollen wohl nicht ein Kaffeekränzchen veranstalten. An die Waffen! Wir werden unsere Heimat denen nicht so einfach überlassen«, stachelte sie die Menge auf. Die Soldaten jubelten, die Kommandantin hatte ihren Kampfgeist geweckt. Sie gab ihnen neue Hoffnung. »An die Waffen!«, befahl sie schreiend erneut und stürmte durch eine weitere Tür aus dem Raum. Die aufgeregten Soldaten folgten ihr. Nur der bärtige Mann starrte verwundert auf Moto, kratzte sich an seiner grünen Fellmütze und ging schließlich eilig zu einer offenen Kiste. Dort holte er ein Gewehr und ein Stahlhelm heraus. Moto wollte noch was sagen, aber da wurde ihm beide schon in die Hände gedrückt. »Aber wir brauchen jeden Mann. Komm, wir haben's eilig«, unterbrach er ihn, drehte sich um und zog ihn hinter sich her. Während er versuchte mitzuhalten und nicht umzukippen, setzte er sich in seiner Verwirrung den Helm auf. Der bärtige Mann schleppte ihn in eine weitere Halle. »Ich kann doch gar nicht kämpfen«, erklärte er, aber es hörte ihm niemand zu. Ein ohrenbetäubender Lärm drang an sein Ohr. Das Dröhnen drei großer Motoren hallte von den hohen Wänden nieder. Alles ging rasend schnell und Moto wusste gar nicht, was um ihn herum geschah. Kurz haftete sein Blick auf der Kommandantin, die ein paar Meter weiter vor einer Gruppe schwarz gekleideter Piloten stand und Anweisungen gab. Die Soldaten salutierten vor ihr und bestiegen dann die gepanzerten Fahrzeuge. Völlig verwehrt stand er zwischen den Panzern und beobachtete das Geschehen um ihn herum. Einige Male drehte er sich im Kreis, als ihn etwas am Rücken erfasste und nach hinten zog. »Du bist wohl noch nicht lange dabei«, schrie ihn ein junger Mann an, da man durch das Röhren der Motoren kaum sein eigenes Wort verstand. Nachdem er Moto auf das Kettenfahrzeug gehievt hatte, kletterte er ebenfalls hinauf. Motos Kopf wanderte näher an das Ohr des jungen Mannes. »Ich bin doch überhaupt kein Soldat«, rief er ihm ins Ohr. Dann ging alles rasend schnell. Die drei Rolltore sausten nach oben unter die Decke und mit einem Ruckeln, Moto konnte sich gerade noch festhalten, bewegten sich die schweren Ketten über den grauen Beton rauf auf die asphaltierte Straße. Dann stoppte das Fahrzeug schlagartig wieder, das Kreischen der Ketten wurde lauter und der Panzer drehte sich auf der Stelle nach rechts. Moto wäre fast kopfüber von dem Panzer gefallen, hätte ihn der junge Soldat nicht im Arm gepackt. »Danke«, rief er ihm zu, als das Kettenfahrzeug weiter die engen Seitenstraßen entlang fuhr. Wäre der Stahlkoloss auch nur einige Zentimeter breiter, würde er an der Hauswand schrammen. Moto fühlte sich irgendwie deplatziert. Er wollte gar nicht kämpfen, er wollte auch nicht töten. Aber es war alles so rasend schnell passiert und nun gab es keine andere Möglichkeit mehr für ihn. Es war nicht sein Krieg, aber er entdeckte eine Stimme in sich, ein Gedanke, vielleicht ein Gefühl oder ein Instinkt, das ihm befahl, nicht wegzulaufen. Ein Instinkt, der ihm riet, dass es das einzig Richtige wäre, mit diesen tapferen Soldaten zu kämpfen. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er so etwas wie einen Kampfgeist. Sein Blick wanderte hoch in den Himmel. Die Sonne war blutrot. Es wurde langsam dunkel. Oh Gott, beschütze mich, betete er im Inneren. Mittlerweile hatten sie die Altstadt verlassen und fuhren nun durch ein Wohnviertel. Ein graues Reihenhaus nach dem anderen rauschte vorbei, aber alles war dunkel und leer. Keine Menschenseele weit und breit. Immer noch saß Moto zusammen mit drei Soldaten auf dem ersten Panzer. Er verspürte ein sehr ungutes Gefühl. Er war ziemlich nervös und in den starren, irgendwie leeren Blicken der Soldaten konnte er genau dasselbe sehen. Alle fühlten sich angespannt, doch es lag noch etwas anderes in ihren Augen. Ein entbrannter Kampfgeist, der so stark war, dass er den Selbsterhaltungstrieb völlig verdrängte. Jeder wusste, dass er den morgigen Tag vielleicht nicht mehr erleben könnte, aber das war ihnen egal. Es ging nur noch um Rache. Endlich hatten sie die kleinen, dunklen Straßen verlassen und fuhren auf eine vierspurige Schnellstraße. Gleich gegenüber lag das Geschäftsviertel mit den imposanten Wolkenkratzer, aber jetzt war es nur noch ein Schlachtfeld. Von den Wolkenkratzern waren nur noch kleine Stümpfe über und überall loderten tödliche Flammen vor sich hin. Der Panzerzug bewegte sich über die Kreuzung hinweg, da fiel Moto plötzlich eine vermummte Frau auf. In der Hand trug sie etwas, in einem Tuch eingewickelt. Als sie die Kolonne bemerkte, wirbelte sie mit ihren freien Armen wild herum und kam schreiend angerannt. Nun hatte auch der Pilot sie gesehen und stoppte den Panzer. »Sie müssen uns helfen«, stöhnte die Frau völlig aus der Puste. »Gibt es noch mehr Überlebende?«, fragte der junge Soldat neben Moto auf der Vorderseite des Panzers. Man konnte die Verzweiflung in ihren verdrehenden Augen sehen. Sie war viel zu aufgeregt, um diese Frage zu beantworten. »Sie nehmen die Kinder und töten die Erwachsenen«, schrie sie aufgeregt und hielt etwas dem Soldaten hin. Erst jetzt erkannte Moto, dass es ein in Leinen eingewickelter Säugling war. Der junge Mann stockte. Moto konnte die Unsicherheit in seinen Augen sehen, doch er winkte ab. »Das geht nicht!« »Aber wir müssen ihr doch helfen«, wandte sich Moto ein. »Wir können kein Baby mitnehmen, tut mir leid. Gute Frau, verlassen Sie die Stadt, nehmen Sie jeden, den Sie finden, mit.« »Wir können Ihnen nicht helfen«, rief er und klopfte auf die Eingangsluke hinter sich, worauf der Panzer sich wieder in Bewegung setzte. »Aber«, stotterte Moto verdutzt und schaute der winkenden Frau hinterher. »Nein, bitte! Nein, bitte!« flehte sie und rannte neben dem Kettenfahrzeug her. Kurz zögerte er, als der Soldat ihn zurückhielt. »Es ist zu gefährlich«, rief er ihm ins Ohr. Moto war entsetzt. Sein starrer Blick klebte an der Frau, als diese gerade von etwas an der Seite getroffen wurde. Das Blut spritzte und ihr brennender Körper wurde nach hinten geschleudert. Einige Sekunden fühlte er sich ohnmächtig. Am Rande seines Blickfeldes bemerkte er das Baby, das im hohen Bogen durch die Luft flog. »Nein«, schrie Moto verzweifelt, sprang vom Panzer und krallte sich das kleine Baby. Im nächsten Augenblick spürte er einen Schmerz, eine ungeheure Hitze am Rücken und dann eine Druckwelle, die ihn zu Boden riss. Ein dumpfer Schmerz durchzog seinen Rücken und einige Sekunden lang hörte er außer einem Piepen im Ohr rein gar nichts mehr. Als er sich wieder ein wenig gefangen hatte, schaute er nach hinten. Der Panzer war explodiert und brannte nun lichterloh. »Feindkontakt«, konnte er Muzaffar schreien hören. Die beiden übrigen Panzer überholten den zerstörten und hielten neben ihn. Die aufgeregten Soldaten sprangen ab und verteilten sich über die gesamte Straße. Plötzlich hörte er ein Gejaule von hinten. Er wirbelte herum. Eine ganze Meute Magier rannte auf sie zu. Sie wirbelten ständig mit ihren Kampfschritten hin und her und sangen im Takt dazu ihre Schlachtlieder. Moto kniete zwischen den Fahrzeugen mit dem Kind auf dem Schoß. Mit einem gewaltigen Knall feuerte der Panzer vor ihm seine tödliche Ladung ab. Dann raste etwas Heißes über ihn hinweg und mehrere Explosionen schleuderten Steine und Schotter durch die Luft. Um ihn herum verfiel alles dem Chaos. Die Schreie aufgeregter Soldaten drangen an sein Ohr. Das Baby kreischte und kreischte und die Kugeln flogen ihm um die Ohren. Verzweifelt hielt er sich die Ohren zu, schloss die Augen und schrie so laut er konnte, dass es endlich aufhören sollte. Doch es hörte nicht auf. Er war in der Hölle des Krieges. Von dem anfänglichen Kampfgeist war keine Spur mehr. Wie in einem Trauma riss er die Augenlider wieder hoch. Gerade schossen die Flammen einer Explosion hinauf und einer der Soldaten lief brennend und schreiend umher. »Nein, das kann nicht wahr sein«, weinte er. »Das ergibt keinen Sinn«, schrie er noch lauter, als ihm plötzlich ein Gedanke durch seinen Kopf schoss. »Das Baby«, dachte er und betrachtete das kleine Wesen in seinem Schoß, das seine winzigen Ärmchen nach ihm ausstreckte. Er schnappte sich das Baby und sein Gewehr und rannte hinter dem Panzer zu einer ausgebrannten Ruine. Innerlich war er leer, es gab keine Gefühle, keine Gedanken, nur ein Ziel, dieses kleine unschuldige Leben in seinen Armen zu retten. Er sprang durch das zerstörte Ladenfenster in die zweistöckige Geschäftsruine hinein, stürmte dann durch den Raum zu einer Treppe nach oben. Sie war schwarz verkohlt und jedes Mal, wenn er auftrat, knirschte das verbrannte Holz. Ein paar Mal wäre er fast eingebrochen, aber schließlich schaffte er es in den ersten Stock. Der Holzfußboden dort sah ähnlich wie die Treppe aus, an einigen Stellen klafften schon große Löcher. Moto ließ sich jedoch nicht aufhalten, er marschierte zum Fenster, legte vorsichtig den Säugling in den Schutt und nahm sein Gewehr von der Schulter. »Du musst jetzt ganz leise sein«, sprach er dem Kind zu und streichelte es an dessen Nase. Erst jetzt merkte er, dass es still geworden war, totenstill. Vorsichtig lugte er durch die Fenster auf die Straße. Aus den drei verkohlten Panzerrümpfen loderten noch ein paar kleine Flammen. Die Straße war übersät mit Toten. Es waren die Leichname der Soldaten, aber auch einige Magier waren unter ihnen. Fassungslos starrte er auf das Schlachtfeld. Alle waren tot. Als er dann links die Straße entlang schaute, sah er noch mehr leblose Magier. »Sie haben sich gegenseitig getötet. Sinnlos«, dachte er. Doch plötzlich hörte er etwas. Schritte. Nochmal suchte er alles ab, als sein Blick auf einen Autowrack stehen blieb. Er war sich sicher, dort etwas gesehen zu haben. Ein paar Sekunden später hinkte eine Gestalt hervor. Ein Magier in seinem blutroten Gewand. Moto blieb der Atem in den Hals stecken. »Scheiße«, fluchte er leise vor sich hin, als sein Blick zu dem Gewehr hinüberwanderte. »Nein«, befahl er sich selbst, aber seine Hand wanderte schon zu der Waffe hin. Er nahm es, legte an und zielte. Der Magier war genau in seinem Visier. Er musste nur noch den Abzug betätigen, aber seine Finger zitterten. Es war nur eine Fingerbewegung, aber für ihn war es der schwerste Schritt der Welt. Alles in ihm schrie auf. Er konnte es einfach nicht tun und setzte das Gewehr wieder ab. Doch plötzlich schaute der Magier zu ihm hoch. Ruckartig duckte Moto sich. Ein Babyschrei hatte auf ihn aufmerksam gemacht. Einen Moment verharrte er duckend, bis er dann nochmal durchs Fenster spähte. Es war nichts mehr zu sehen. Aber dann hörte er etwas unter sich. Das Adrenalin explodierte in ihm und erneut nahm er das Gewehr in die Hand. Mit wackeligem Arm zielte er auf die Treppe. »Wenn er hier raufkommt, dann knall ich ihn ab«, befahl er sich. Das Knirschen der Treppe war zu hören. Motos Herz raste wie wild. »Jetzt ist alles aus«, dachte er noch, als er eine rote Kapuze zwischen dem Geländer bemerkte. Seine Finger zitterten immer noch, aber er drückte ab. Die Kugel raste durch die Luft auf die Treppe zu und traf in den Mauerstein hinter dem Magier. Der erschreckte sich heftig und stieg eilig die letzten Stufen hinauf. »Gib mir das Kind«, befahl der Magier und starrte Moto mit hasserfüllten Blick an. Hastig zielte er nochmal auf den Mann, aber es war nur ein Klicken zu hören. »Verdammt«, fluchte er, warf das Gewehr weg und nahm das Kind in seine Arme. Er war bereit zu sterben, nur das Baby wollte er nicht kampflos aufgeben. »Nein«, schrie er den Magier zornig an. Der Magier richtete seinen Stab auf ihn, dessen Spitze bedrohlich glühte, als ein tierisch lauter Schrei durch den Abendhimmel hallte. Er drehte sich um, schützte sein Gesicht mit den Händen vor einer Staubwolke und wich ein Stück zurück. Moto traute seinen Augen nicht, aber eine Welle der Erleichterung durchwanderte ihn. So langsam legte sich der Staub und man konnte eine Tratze erkennen. Der Kiefer der Tratze klappte auf und ein weiter Schrei war zu hören. Wie angewurzelt stand der verdutzte Magier vor dem Wesen, als dieses ihn plötzlich anspuckte. Der Speichel flog durch die Luft und traf auf sein Gesicht. Der Magier schrie, drehte und wandte sich, aber der Speichel ätzte sich durch seine Haut und verätzte Augen und Mund. Schon nach wenigen Sekunden war von seinem Kopf nichts mehr übrig und der Körper kippte wie ein Kartoffelsack um. Der Geruch von verbranntem Fleisch stieg in die Nase und der Leichnam qualmte noch einige Sekunden, bis das Gewand einfach in sich zusammenfiel. Sein Puls raste immer noch wie wild vor sich hin. Vorsichtig stand er auf und schlich zur Treppe hinüber, sein Blick immer auf die Tratze gerichtet, die ihn ebenfalls mit großen Augen anguckte. Moto stockte. »Es wird mich doch nicht töten.« »Danke.« Die Tratze reagierte nicht darauf und starrte ihn weiter an. Dann fiel sein Blick über das rote Gewand. Mit den Fingerspitzen hob er den Stoff an, Asche fiel hinaus und verstreute sich über den Boden. Er ekelte sich zwar ein wenig, trotzdem streifte er sich das Gewand über. Flucht. Das war sein einziger Gedanke. Zu schrecklich waren die letzten Geschehnisse. Er verdrängte die grausamen Bilder, jetzt war kein Platz dafür. Das Baby hatte er unter seinem Gewand versteckt, die Kapuze weit runtergezogen. Er ging eilig immer am Rande die Straßen hinunter. Nirgendwo war etwas Verdächtiges zu sehen oder zu hören. Ein beißender Geruch nach verbranntem Fleisch war das Einzige, was man wahrnehmen konnte. Er rannte über eine Kreuzung, schlich an einer Hauswand entlang zum anderen Ende. Dort spähte er noch um die Ecke. Es war nicht zu sehen, als er hinter sich Schritte vernahm.